Bloß nicht Jamie, ihr Bedarfsempfänger. Bloß nicht Grammy, hat vier Empfänger. Grüßt euch, ihr Senioren. Ihr seid allesamt nur Kostenfaktoren. Ihr seid die Scham der Republik. Bloß nicht zu viel Geld ausgeben, das Nötigste reicht doch auch zum Leben. Und jammert hier nicht ständig rum, sonst weisen wir euch aus ins Baltikum. Denn ihr seid die Scham der Republik. Wozu gibt es Suppenküchen und den billigen Marmorkuchen? Gesellschaftsleben ist halt nicht drin, denn eure Bezüge sind mal zu dünn. Also bleibt zu Hause in Schande, ihr belastet teure Bande. Ihr seid die Scham der Republik. Rentner, Kranke, Arbeitslose, ihr seid doch alles nur Mimosen. Ihr kostet nur und bringt nichts ein, wirtschaftlich kann das nicht sein. Was habt ihr hier denn noch verloren, denn ihr seid die bösen Mohren. Also seid dankbar und gefällig still, denn man kann es drehen, wie man will. Ihr seid und bleibt, ihr seid und bleibt die Schande der Republik. Yeah.